stay in danger. Everybody stand by, by. But look out, the heart is gone. Kurzwelle 6150 über Europa 24. Yeah. Retro, Retro, Retro. Die 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, das neue Jahrtausend. Golden Oldies. Yesterplay. Die hört ihr auf Radio Marabu Kurzwelle 6150. Du bist wieder nicht dabei, wieder nur hinteres Mittelfeld, anstatt vorn zwei oder drei. Du hast ein Leben lang gelernt, jedes Telefon weiß mehr. Den Nagel auf den Kopf, nur das ist nichts mehr wert. Je länger ich drüber nachdenk, der Gedanke mich beschleicht. Kann sein, die Zeiten ändern sich, nur wir bleiben gleich. Vergessen, die Schwester ist dir gleich. Die Gleichheit überwunden längst, heute sind wir nur noch frei. Wo Sieger verliere auch, lernt jeder irgendwann. Und frei ist auch nur der, der sich Freiheit leisten kann. Je länger ich drüber nachdenk, der Gedanke mich beschleicht. Kann sein, die Zeiten ändern sich, nur wir bleiben gleich. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Raik Hessel und Tempi Passati, davor Bärbel Naumann, sie stand auf UKW und Radio Free Europe besangen REM. Wir hatten noch White Denim, Modern Soul Band, angekündigt vom anderen Gast im August 2018 im Denkmonat auf Radio Marabu, Jürgen Eger, Dirk und das Glück, die Zöllner, mit Texten von Werner Kama und Kollega und Farid Bang. Auf Kurzwelle 6150 über Europa 24. Nordmitter für Radio Marabu. Der Berlin-Report. Oder auch, warum ich diese Stadt nicht mehr mag. Berlin-Lichtenrade, schwer verletzt. Intensivtäter sticht auf eigenen Vater ein. In Lichtenrade hat ein 21 Jahre alter Intensivtäter seinem Vater mit einem Messer in den Hals gestochen. Der Mann wurde schwer verletzt. Berlin-Fährberliner Platz. Unbekannte liefern sich nächtliche Ballerspiele im U-Bahnhof. Lord Little's Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. RadioMarabu.de. Termine Jürgen Walter 2018 am 16. September in Spät mit Gisela Steineckert, ebenfalls mit ihr am 20. Oktober in Zielitz in der Bibliothek. Ein Einzelkonzert in der Grünen Zitadelle Magdeburg am 18. November und am 25. November gemeinsam mit Gisela Steineckert in Klausdorf vor Pommernhus. Am 16. Dezember zum 34. Mal ohne Unterbrechung das Wabe-Konzert in Berlin in der Danziger Straße 105. Komm, gib mir die Hand. Geh mit auf das Seil. Clown sein, wer möchte nicht manchmal ein Clown sein, dem selbst die Kinder vertrauen. Also Mario hört man auch auf Kurzwelle 6150 und Jürgen Walter natürlich auch. Jürgen Walter. Ab die Post und dann Neues über Marcel Fischer. Marabu. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. Radio Marabu im August 2018. Das ist halt bei uns ein bisschen ein Denkmonat. Es gibt zwei Interviews. Das eine mit Jürgen Eger, dem Dichtersänger. Und das andere Interview, das findet jetzt statt mit Dr. Manfred Pohl. Ich begrüße Sie. Sehr schöne Grüße wünsche ich Ihnen auch für Ihren Sender. Ich bin von der Sache her Wissenschaftler und interessiere mich aber auch für die Probleme Sprachen und ich bin natürlich auch politisch nicht inaktiv, sodass wir hier also einen größeren Themenkomplex entwerfen werden, mit dem wir uns in den nächsten Stunden befassen werden. 4 Stunden wird diese Sendung dauern. Geboren sind Sie am 1. April 1938 in Leipzig. Das ist kein Aprilscherz. Nein, das ist kein Aprilscherz. Das ist die Schuld meiner Eltern. Die haben das nicht anders planen können. Und Leipzig hört man auch ein bisschen in der Sprache noch durch. Sie wohnen in Beelitz, aber Leipzig, das geht nicht weg. Die Phonetik, die man im Kindesalter erlernt, kann man nur noch schwer ablegen. Und ich habe dann aber eine Frau aus Beelitz kennengelernt, das ist Brandenburg, und sie spricht auch diesen herrlichen Randberliner Dialekt, aber so ganz färbt er dann doch nicht mehr auf einen selbst ab. Der Leipziger Dialekt bleibt mir erhalten, das ist lebensbedingt. Isst man dann in Beelitz eigentlich häufig Spargel? Immer, jedes Jahr zur Saison. Da sind wir in einer sehr vorteilhaften Lage. Da stehen an allen Ecken und Enden die Kioske und auf den Spargelhöfen selbst wird auch Spargel angeboten. Da machen wir reichlich Gebrauch davon. Wir haben uns schon ein bisschen um die Themen unterhalten. Es wird gehen, Sie sind Physiker, es wird gehen um die Urknalltheorie, es wird gehen um die Sprache. Es wird auch gehen um Mathematik und Politik. Wie kommt man auf so ein breites Spektrum? Also erstmal bin ich eigentlich groß geworden in der DDR und habe meinen Dienst in der Nationalen Volksarmee als junger Mensch angetreten. Ich hatte dann das Günstige, dass ich delegiert wurde zum Studium nach Kiew. Und dort habe ich Funkmesstechnik, Radartechnik, wie man heute sagt, studiert mit einer intensiven Grundausbildung in den Naturwissenschaften. Und mein besonderes Interesse, was ich von Jugend an schon hatte, die Physik, hat mich dort nicht mehr losgelassen. Und die Ausbildung, die wir da erhalten haben, die war ganz großartig. Und so bin ich also zum Physiker geworden. Und auch unsere mathematische Ausbildung, die wir dort genossen haben, die ging sehr in die Tiefe. Und das hat mich immer gefesselt. Ich war ja von klein auf schon Mathematiker. Mein Vater war Mathematiker und ich kann von mir sagen, ich konnte eher rechnen als sprechen. Auf jeden Fall mögen Sie auch Musik. Wir werden natürlich, es ist eine Radiosendung, Musik spielen. Das gehört sich so. Wir haben jetzt James Last. Wie sind Sie zu James Last gekommen? Ich mochte von früh her Orchestermusik sehr gern. Ich spiele mehrere Musikinstrumente und wir hatten in der Offiziersschule und auch später dann eine Band. Und ich mag große Orchester und da ist der James Last ein regelrechter Klassiker. Er hat einen ganz besonderen Sound. Den hören wir jetzt. Happy Luxemburg. James Last mit Happy Luxemburg. Frag erstmal, Herr Pohle, eigene Instrumente, welche Instrumente spielen Sie denn? Ich spiele Klavier, Gitarre und ein wenig Schlagzeug. Das ist ja auch schon fast ein Orchester. James Last, Happy Luxemburg habe ich ganz bewusst gespielt. Bei der Armee war es ja mit Westradio hören nicht so weit her. Was haben Sie da für Erinnerungen? Nun, wir waren ja in Kiew in einer Situation, wo man die Sender der DDR kaum oder gar nicht empfangen konnte. So sind wir ausgewichen auf die Sender, die stark genug waren, um in Kiew empfangen werden zu können. Da hatten wir viel den Österreicher und auch Radio Luxemburg hatten wir im Empfang. Der ging bis runter nach Kiew. Das ging bis runter nach Kiew, ja. War dann eigentlich aber auch schwach für unsere Sender, dass die auf Mittel- und Langwelle so weit nicht kamen. Dazu kann ich mich eigentlich nicht so sehr äußern, über die Leistungen kenne ich mich nicht so aus, aber wir hatten, damals war ja UKW noch gar nicht in Mode, wir hatten, das, ich habe 61 bis 66 studiert und da sind wir auf die Mittelwelle zurückgegriffen und auf die Kurzwelle zum Teil. War mitunter problematisch, aber es ging. Kurzwelle sind wir ja auch. Auf Radio Marabu gibt es ja heute immer noch. Die kurzen, großen Sender sind ja abgeschaltet. Solche sind die Empfangsbedingungen für die kleinen Sender wie Radio Marabu deutlich besser geworden. Ja, das ist klar. Das ist, wenn die kleinen Sender die Kurzwelle heute benutzen, dann ist das natürlich ein Vorteil, weil die weiter reichen. Das ist im Rahmen der elektromagnetischen Theorie ist das zu begründen. Das Problem besteht nur in Folgendem. Wenn wir heute Kurzwelle empfangen wollen, dann brauchen wir ein Rundfunkgerät älteren Typs. Denn Rundfunkgeräte mit Kurzwelle werden ja heute gar nicht mehr produziert. Da muss man also auf ältere Produktionen zurückgreifen. Aber ich denke, das lässt sich machen. Und es gibt Profigeräte, also für Kurzwellenempfänger. Also es gibt so diese sogenannten Weltempfänger. Und natürlich auch, viel gehört wird es ja auch noch in Afrika zum Beispiel, in anderen Regionen. Und da muss man dann notfalls den Import bemühen. Wir haben schon gehört, Sie haben Artillerie- und Funkmesshochschule Kiew besucht, damals UdSSR, Studiengänge Physik, Mathematik, Funkmesstechnik, auch dialektisch-materialistische Philosophie. Was hat Ihnen dieses bedeutet? Es hat mir sehr viel bedeutet, weil ich zum Beispiel in der heutigen Zeit feststellen muss, dass der Materiebegriff, den wir in der marxistisch-leninistischen Philosophie damals und in der materialistisch-dialektischen Philosophie erlernt haben, der wird heute ausgehebelt. Der wird systematisch in den letzten 30 bis 40 Jahren demontiert. Und als Physiker muss ich sagen, Physik ist ja die Wissenschaft von der Erforschung der Materie, ihrer Zustände und ihrer Bewegungen. Wie wollen wir die Materie studieren, wenn wir gar nicht recht wissen, was es ist? Das ist eine gute Frage und ich muss sagen, dass mich der Marxismus auch immer fasziniert hatte. Ich habe ihn ja auch gehabt in meiner Studienzeit in Gotha und war dort so begeistert, dass ich den Spitznamen Marx bekomme. Den kennen heute zum Glück nur noch wenige, aber ich hatte damals, es gibt eine, aus dieser Generation gibt es Leute, die kennen mich als Marx. Eigeninitiativ haben Sie Kurse noch für Kosmologie und Englisch belegt. Kosmologie, erstmal frage ich, worum geht es da? Dort geht es um das Universum, seine Darstellung, seine Bewegungen, die dort stattfinden, die Zusammensetzung, Galaxien, großräumige, auch um die nähere Umgebung, also Sonnensysteme. Das sind die Aufgaben, die in der Kosmologie gestellt werden. Und da ist der heutige Standard, die sogenannte Urknalltheorie, mit der man zu begründen meint, dass Universum sei irgendwann entstanden. Und das bereits halte ich für einen Fehler. Das widerspricht schon der dialektisch-materialistischen Materiedefinition. Wir merken also, wir kommen tief rein in diesen nächsten 4 Stunden in die Sendung und der Urknall, der wird ja das Thema in der zweiten Sendestunde sein. Jetzt sind wir noch bei der Biografie. Englisch auch natürlich sehr interessant, wenn man sich mit Sprachen beschäftigt. Darum geht es nachher ja auch noch in dieser Sendung. Es gibt einen Begriff, den kann man eigentlich jeden Abend in den Nachrichten hören. Der fällt mir auch immer negativ auf, egal ob es der Nachrichtensprecher ist, ob es ein Politiker ist, ob es sonst wer ist, ein Künstler oder was weiß ich. Es macht Sinn, hört man jeden Abend. Und das ist ja eigentlich völliger Unfug. Ja, das ist einfach eine falsche Übersetzung. Im Englischen heißt es make sense. Das ist dort korrekt. Im Deutschen so zu übersetzen ist aber falsch. Denn im Deutschen, es hat Sinn, es ist sinnreich oder sinnvoll. Sinn machen kann man eigentlich gar nicht. Genauso ist es. Und auch darüber werden wir nachher sprechen. Aber ich frage jetzt mal, die englische Sprache hat Sie auf jeden Fall fasziniert, dass Sie sie intensiv gelernt haben. Außerdem sprechen Sie perfekt Russisch. Sie haben mir gesagt, das ist Ihre zweite Muttersprache sozusagen. Ja, wir waren in Kiew ansässig für 5 Jahre und in 5 Jahren lernt man eine Sprache von Grund auf. Und ich habe dann ein sehr interessantes Experiment gemacht. Ich habe in Kiew Englisch gelernt mit einer Lehrerin, die kein Deutsch konnte. Ich habe also aus dem Russischen ins Englische und sind zurückgelernt. Und das war eine hochinteressante Geschichte. Die Sprachen, darauf kommen wir auch weiter zurück nachher. Staatsexamen, das haben wir gehört, und dann waren Sie Diplom-Ingenieur für Steuerungs- und Regelungstechnik. Bevor es weitergeht in der Biografie, gibt es Musik. Wir haben gerade gehabt James Last, und ich würde jetzt sagen, spielen wir den DDR-James Last. Joko Zwee, kennen Sie auch noch? Ja, den kenne ich natürlich. Ich bin ja aus der Berliner Gegend, und der Jo Kurzweg ist ein Orchester, was in Strausberg ansässig war. Diese Orchestermusik habe ich auch sehr viel übrig. Jo Kurzweg läuft zu Weihnachten immer sehr, sehr viel auf Radio Marabu, aber auch so immer wieder gern und jetzt auch in der Sendung mit Dr. Manfred Pohl. Wir hatten gerade über die Ukraine gesprochen, Russisch in Kiew gelernt. Wenn man jetzt die aktuelle politische Situation sich anschaut, wird auch dort nur noch Ukrainisch gesprochen, oder? Ja, die ukrainische Sprache kehrt natürlich nun in das ukrainische Volk zurück. Zu meiner Zeit war es so, dass in Kiew jeder Mensch Russisch sprach. Es gab wenige Ukrainer, die nicht Russisch konnten, die waren aber meistens nicht in Kiew. Auf dem Land, ne? Die waren dann auf dem Land anzusiedeln, und dort wurde also vornehmlich Ukrainisch gesprochen. Aber in den großen Städten, auch in Charkow zum Beispiel, wurde Russisch gesprochen. Das war allgemeine Volkssprache und da hat man eigentlich von der ukrainischen Sprache kaum noch etwas gemerkt. Wir haben verschiedene Kulturveranstaltungen besucht, wo man also das Ukrainische bewusst pflegte. Aber das musste man wirklich ganz bewusst tun. Im Volke wurde eigentlich nur Russisch gesprochen. Das nahm uns natürlich die Angst, die wir hatten, dass wir beim Beginn des Studiums die Befürchtung haben mussten, wir müssen auch noch Ukrainisch lernen. Das war dann nicht notwendig. Vielleicht war es ein Mangel, aber wir konnten mit der russischen Sprache, die wir gelernt hatten, uns vollständig durch das Studium lancieren. Ist eigentlich sehr interessant, weil es ein Widerspruch ist, doch zur aktuellen Politik auch, wenn das Volk hauptsächlich Russisch, also auch Ukrainer, die jetzt rein Ukrainer sind, Russisch gesprochen haben und man jetzt anfängt, zum Beispiel das russische Fernsehen in dem Land zu verbieten. Das hat man nicht verboten. Nein, heute. Heute, ja, das ist natürlich möglich. Aber es war ja so, dass die russische Sprache von der Sowjetmacht als allgemeingültige Volkssprache gezählt wurde. Zum Beispiel in der Sowjetarmee wurde prinzipiell Russisch gesprochen. Es gab ja in der Sowjetarmee auch Soldaten aus anderen Republiken, deren Sprachen noch von der russischen Sprache sehr viel weiter entfernt waren als das Ukrainische. Und auch die Soldaten mussten in der Armee Russisch sprechen, sodass man dort also eine Schule hatte für das Russische, die sich sojusweit verbreitete. Armeezeit. Sie waren lange Zeit bei der Armee bis 1988. Was können Sie zu Ihrer Armeezeit sagen? Also ich bin aus dem Elternhaus auf die Offiziersschule gegangen, wollte eigentlich Offizier werden. Und ich bin dann allerdings in den technischen Dienst gegangen. Ich war niemals so richtig in der Truppe. Das lag mir eigentlich auch gar nicht. Ich war eigentlich immer von Kindsbein an ein Mann der Wissenschaft. Sodass mir es also sehr gelegen kam, dass man mich zum Studium nach Kiew delegiert hatte. Und dort konnte ich meine wissenschaftlichen Erkenntnisse und Kenntnisse festigen und konnte also so zum Physiker und Mathematiker werden. Ich habe dort Funkmesstechnik studiert und bin nach der Armeezeit, die ich im Alter von 50 Jahren beendet habe, an die Universität Potsdam gegangen, habe dann noch ein Studium der Informatik aufgenommen, sodass ich dann auf diesem Gebiet gearbeitet habe. Promoviert haben Sie da 1992? Ja, das war in einer Disziplin, die an der Grenze zwischen Pädagogik und Informatik gelegen hatte. Ich habe die Methoden der Ausbildung auf dem Gebiet der Informatik untersucht. Dann waren Sie Netzverwalter beim Schulamt der Stadt Belitz. Ja, das war nach meiner Emeritierung aus dem Dienst der Universität Potsdam. Ich wollte zu dem Zeitpunkt noch nicht aufhören. Ich war damals 60 Jahre alt und wollte noch nicht aufhören zu arbeiten und habe mich dort verdient als Netzverwalter. Ich habe dann an dieser Schule den Aufbau eines Gesamtnetzes mit über 120 Computern mitgemacht, mitgeleitet und so bin ich dort also fest hineingewachsen. Wann haben Sie aufgehört zu arbeiten? Im August 2017. Ist noch nicht lange her. Das ist noch nicht lange her. Ich war damals 79. Sie haben Bücher geschrieben. Ja, zwei Bücher habe ich geschrieben. Das erste befasst sich mit den Themen Wissenschaft, Religion und Politik. Und das zweite befasst sich dann mit der Urknalltheorie, die ich als ein Hindernis für die kosmologische Forschung angesehen habe. Und diese beiden Bücher sind aus den Jahren 2007 und 2011. Und passend, weil Sie sich ja auch mit der Sprache beschäftigen, Sie sind nicht nach der neuen Rechtschreibreform geschrieben. Nein, ich habe immer Wert darauf gelegt, die Rechtschreibreform zu vermeiden und habe einen Verlag gesucht, der meine Bücher in der traditionellen Rechtschreibung, also im nicht reformierten Deutsch, veröffentlicht. Ich bin auch mit den Begriffen neue Rechtschreibung und alte Rechtschreibung nicht konform, weil die neue Rechtschreibung eigentlich die ältere ist. Da werden Schreibweisen wiederhergestellt, die sich im 17. und im 18. Jahrhundert durch natürliche Sprachentwicklung überlebt haben. Ich bevorzuge die Bezeichnungen reformiertes Deutsch und nicht reformiertes Deutsch. Und ich schreibe im nicht reformierten Deutsch. Wie wurden die Bücher aufgenommen? Wurden sie reflektiert? Ja, es gibt, ist natürlich der Gegenstand der Bücher ist sehr eng im Interesse, sodass die Auflage also nicht besonders groß war. Aber die meine Bücher gekauft haben, von denen habe ich auch Reflexionen erhalten, Rückkopplungen. Und es sind viele, die da auch kritische Anmerkungen haben, aber die meisten stehen positiv zu meinen Auffassungen. Planen Sie weitere Bücher? Im Moment habe ich das nicht vor. Sie betreiben aber eine Webseite. Ja, ich betreibe einen Internetplatz. Genau, Website ist auch wieder. Das ist eine falsche Übersetzung. Site mit T geschrieben im Englischen heißt nicht Seite, sondern Platz oder Ort. Deshalb betreibe ich einen Internetplatz, auf dem ich mich mit all diesen Themen, gegliedert nach den einzelnen Sachgebieten, kritisch auseinandersetze. Es gibt dort sehr viele Artikel von mir, die ich dort untergebracht habe, und ich erneuere auch ständig, und immer wenn ich ein neues Thema feststelle, dann arbeite ich das sorgfältig aus, recherchiere genau und setze das dann auf meinen Internetplatz. Wir merken auch schon, der Moderator lernt hier bei den Sendungen dazu. Jürgen Eger hat mir in der anderen Sendung den Begriff Illusion ausführlich erklärt, und jetzt wissen wir auch, Webseite ist der Platz. Wie ist die Adresse? www.unipol.de. Wer schon mal reinschauen möchte, wir werden nachher auch was vorlesen von der Webseite. Das heißt, ich werde mich bemühen, was vorzulesen. Es sind nämlich auch heitere Sachen drauf, zum Beispiel Witze. Ja, die habe ich aber vor kurzem jetzt rausgenommen, weil die nicht mehr standesgemäß sind. Witze gibt es im Internet heute in einer so großen Zahl, dass ich es vorgezogen habe, mich daran nicht mehr zu beteiligen. Ich habe die Seiten entfernt. Kein Witz war die Zeit in der DDR auch für Sie. Wie stehen Sie dazu? Sie waren bei der NVA. Die NVA hätte natürlich auch die DDR verteidigt. Ja, das ist wahr. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, die sozialistische Idee ist keine falsche Idee. Es war nur falsch, wie sie in der DDR gehandhabt wurde. Und da gibt es dann die meisten Beanstandungen. Was wären die Hauptbeanstandungen gewesen? Nun zum Beispiel, dass man keine Freiheit in der Meinung hatte, dass das alles gesteuert wurde und dass das Ministerium für Staatsschutz, also für Staatssicherheit, allumfassend überall präsent war. Bei der Armee ja sicherlich auch. Auch bei der Armee, da gab es ja sogar Planstellen, wo man ohne die Tätigkeit Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit gar nicht auskommen konnte. Ich habe neulich auch mal mich ein Stück weit dazu bekannt. Ich hatte ja in meinem Studium den Finanzrevisor wäre ich geworden. Also ich hätte Kombinate geprüft und Kombinate, die mit Devisen zu tun gehabt haben. Wenn es da Unregelmäßigkeiten gewesen hätte oder gegeben hätte, hätte auch ich mit dem MFS dort zusammenarbeiten müssen. Also es war allumfassend. Also man darf sich das nicht vorstellen wie den Schlapphut im Inspektor Clouseau-Mantel, sondern es war ja auch eine Behörde mit vielen Aufgaben. Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich daran vorbeigekommen, mit dem MFS zusammenzuarbeiten, weil ich auf dem technischen Gebiet tätig war und dort waren die Notwendigkeiten nicht so gegeben. Und vielleicht auch Angst vor der Ahnung. Möglich. Das kann auf jeden Fall sein. Wir kommen jetzt aber zur Musik. Es gibt natürlich auch heute noch bei der Bundeswehr Musikorchester, aber es gab auch ein zentrales Orchester der NVA. Und da haben wir was rausgesucht von der LP, Filmball Sterne, das rumst jetzt schön. Welche Filme mag Herr Pohl? Ich mochte mal früher sehr die wissenschaftlich-utopische Literatur. Aber ich bin in den letzten Jahren und Jahrzehnten davon abgekommen, weil in den neueren Werken dieses Genres, die lassen sich nur noch verkaufen, wenn alles in Fetzen fliegt. Und das ist nicht meine Art. Gibt es ein paar Lieblingsfilme? Kann ich jetzt nicht sagen, nee. Kennen Sie 2001 von Stanley Kubrick? Das ist ja auch ein Weltraumfilm. Nee, kenne ich nicht. Dann braucht man auch nicht weiter zu fragen. Da hätte mich nämlich jetzt die Meinung, die wissenschaftliche Meinung zu dem Film interessiert, weil man über diesen Film endlos diskutieren kann. Machen wir aber an dieser Stelle dann nicht. Wir spielen die Filmballsterne vom Zentralen Orchester der NVA.